Lotusblume. Gesenkt und den süßen Rausch und den bittersüßen Schmerz geschenkt, wie ein goldener Stern, hoch vom Himmel zählt, bei dem ersten Kuss auf die schöne Welt.